Vor allem gegen Radio Moskau und den deutschsprachigen Dienst der BBC richteten sich die deutschen Störsender, die für die Nationalsozialisten einen gewaltigen Aufwand bedeuteten. Denn um nur eine Frequenz in einem Gebiet auszuschalten, waren bis zu 100 Störsender nötig. Trotzdem wurde dieser Aufwand betrieben, weil Goebbels die Sendungen von Radio Moskau und der weiteren deutschsprachigen sowjetischen Sender für außerordentlich gefährlich hielt. Auf die deutsche Aggression 1941 reagierte die 7. Abteilung der politischen Hauptverwaltung der Roten Armee, die für die psychologische Kriegsführung im sowjetischen Militärstab zuständig war, mit einer publizistischen Offensive, die vor allem von Emigranten getragen wurde. In Verbindung mit der Komintern, dem Zusammenschluss aller internationalen kommunistischen Parteien mit Sitz in Moskau, entstanden die sogenannten Freiheitssender. Sie wurden nach der Auflösung der Komintern durch Stalin 1943 vom Institut 205, der inoffiziellen Nachfolgeorganisation der Komintern, geleitet. In der Anfangsphase gaben sie ihre Standorte nicht bekannt und agitierten auch nicht offen für das Sowjetsystem. Der bedeutendste dieser Freiheitssender war der Deutsche Volkssender, den der Rundfunkhistoriker Konrad Pütter so charakterisiert. Der Deutsche Volkssender wollte anfangs den Eindruck vermitteln, er werde von einer Widerstandsgruppe im Reich betrieben, gab aber diese Tarnung schon nach einem Jahr wieder auf. Trat nun offen als das Sprachrohr der emigrierten KPD auf. Die Redakteure wollten in der Bevölkerung im Reich mit oft subversiven Nachrichten, zum Teil mit einer Mischung aus Wahrheit und Fiktion, Zweifel säen und Misstrauen gegen das NS-Regime wecken. Man wollte eine baldige Beendigung des Krieges. Der ersehnte Friede könne erst nach dem Sturz des Hitlerfaschismus, der einzig für diesen Krieg verantwortlich sei, erreicht werden. In diesem Sinn meldete sich der ehemalige KPD-Reichstagsabgeordnete Wilhelm Florin bis zu seinem Tod im Juli 1944 regelmäßig zu Wort. Zumindest zeitweise dürfte er auch Chefredakteur des Deutschen Volkssenders gewesen sein. Landsleute, Offiziere und Soldaten an der Front, Männer und Frauen in der Heimat, die unabwendbare Kriegsniederlage vor Augen, stellen sich verantwortungsbewusste deutsche Männer und Frauen die Frage, wie konnte es kommen, dass wir Deutsche zum zweiten Mal in einen solchen, noch schlimmeren Niederlagenkrieg mit Hurra und Trompeten hineintauchen konnten. Ja, indem sie beginnen, darüber nachzudenken, stoßen sie auf den wahren Feind, den Feind im Inneren Deutschlands selbst. Dieser Feind hat sich in die Maske eines Nationalisten gehüllt. Aber er war weder national noch nationalistisch, er war immer und stets imperialistisch. Rettet das Reich aus der Not, schreitet zur Einstellung der Kampfhandlungen an der Front, schreitet zum nationalen Streik in der Heimat, dann handelt ihr als wahre deutsche Patrioten dieser Zeit. Und wenn ihr euch die ernste Frage vorlegt, was nach Hitler in Deutschland werden soll, dann gebt euch selbst die Antwort. Es soll in unserer Heimat das werden, was unser in Demokratie geeintes Volk beschließt. Ich wünsche unserem Volk nach dem Tyrannenregime Hitlers die wirkliche Volksgemeinschaft, die Hitler niemals gesucht und niemals gewollt hat, die Volksgemeinschaft einer demokratischen Volksherrschaft. Wilhelm Florin, der auch zu den wichtigsten Funktionären der Kommunistischen Internationale in Moskau zählte, beließ es in seinen Kommentaren nicht dabei, die Nationalsozialisten und besonders Hitler zu attackieren. Er wandte sich auch an bestimmte Berufsgruppen. So richtete er im Februar 1944 einen Appell an die deutschen Intellektuellen. Der böse Geist und Demagoge Goebbels hat erreicht, dass an die Stelle der Forschung und der Wissenschaft noch ausgeprägte die hohe Befehlsgewalt und der Zwang zur Verbreitung der Pseudowissenschaften tritt. Landsleute, die Hitler-Regierung hat den Kriegstreibern des IG Farben-Konzerns ermöglicht, über die Lehrstühle für Chemie auf den deutschen Universitäten zu verfügen. Sie hat den Herren des Kohlensyndikats das Kommando eingeräumt über die staatlichen Bergbauingenieurschulen. Sie hat einen alten Wunsch der Reaktion erfüllt, als sie die Hochschulen entsprechend dem Willen der eroberungslüsternen Konzerngewaltigen zu preußischen Militärstuben herabdrückte. Ist diese Vergewaltigung nicht ein Ausdruck der Sklaverei, unter der die Intellektuellen in Deutschland heute leiden? Intellektuelle in Deutschland, euer Platz ist dort, wo nicht die Gier nach Reichtum die Haltung bestimmt, sondern dort, wo alle anderen Interessen den Interessen der Nation untergeordnet werden. Wo ihr auch sein mögt, ob in der Heimat oder an der Front, eure Pflicht ruft euch zum Einsatz gegen Hitler und seinen Parteikrieg für unser deutsches Volk und für Deutschland.